Es sind der Gaben auf Erden viel, nur Jesus haben führt uns zum Ziel. Mein Herz ist fröhlich und freut sich, in dir mein Heiland, ich hab ja dich. Durch Aufwärtsblicken zu jeder Zeit lerne ich mich schicken in Freud und Leid. Ich will nicht sorgen, du sorgst für mich, Herr, heut und morgen, ich hab ja dich. In deine Hände leg ich mich hin, du weißt, Herr Jesus, wie schwach ich bin. Du führst die Deinen, Herr, seliglich, geht's auch durch Weinen, ich hab ja dich. Du bist mein Friede, du bist mein Heil, in Tod und Leben mein bestes Teil. Die höchste Gabe, Herr, habe ich, auch überm Grabe, ich hab ja dich. So zieh ich fröhlich den schmalen Pfad, das macht mich selig, dass ich dich hab. Dein Auge siehet und leitet mich durchs ganze Leben.